Amerika. Im Frühjahr 1941 unternahm Hitler viele Reisen. Nicht immer begleitete ich ihn. Es war die Zeit des Balkanfeldzugs. In der Reichskanzlei gab es häufig hohen Besuch. Vor allem der japanische Außenminister Yosuke Matsuoka wurde mit besonderen Ehren empfangen. Die Japaner brachten immer die tollsten Gastgeschenke mit. In Erinnerung geblieben ist mir eine sehr alte Seekarte, auf der zu sehen war, wie man noch trockenen Fußes vom Festland nach Großbritannien gelangen konnte. Wenn Staatsbankette anstanden, dann kochte nicht der Küchenchef der Führerwohnung, Herr Lange, sondern es wurde eigens der Chefkoch des Hotels Kaiserhof geholt. Auch die Tischdiener forderte man dann vom Kaiserhof an. Das waren altgediente Herren, die einstmals in Kaiser Wilhelms Diensten gestanden hatten, allesamt imposante Gestalten, groß und gut aussehend, keine Nazis, sondern Deutschnationale. Die Tischdiener hatten im Keller der Reichskanzlei Garderobenschränke, in der ihre höchst elegante Arbeitskleidung untergebracht war, einschließlich Spangenschuhen. Vor den Festivitäten zogen sie sich dort um. Auch auf Schloss Klessheim kamen sie zum Einsatz. Anfang April begleitete ich Hitler zum ersten Mal in seinem Sonderzug, der Amerika hieß. Später, ab dem 1. Februar 1943, wurde er in Brandenburg umbenannt, aber von uns konnte sich keiner umgewöhnen, und so blieb es unter uns im engeren Kreis weiterhin bei Amerika. Der Sonderzug war ein voll funktionstüchtiges Führerhauptquartier auf Rädern. Einsatzbereit gehalten am Anhalter Bahnhof, wurde er jeweils an den günstigst gelegenen Abreisebahnhof vorgefahren, wenn Hitler ihn nutzen wollte. Später stand der Zug im Führerhauptquartier Wolfsschanze in Ostpreußen. Der Sonderzug bestand aus zwei Lokomotiven, zwei Flakwagen, einem Gepäckwagen, je einem Arbeits- und Wohnwagen für Hitler, dann kam unser Waggon vom Begleitkommando, an den sich der Speisewaggon, der meistens als Offizierscasino genutzt wurde, anschloss. Danach folgte der Wehrmachtswaggon und in die weiteren Abschnitte, diejenigen für die Sekretärinnen etwa, bin ich nie gekommen. Die Fenster waren meistens verdunkelt, die Ausstattung war durchaus luxuriös, die einzelnen Abteile verfügten über Waschplätze mit warmem und kaltem Wasser sowie über eine Telefonverbindung zu den anderen Waggons. Im Begleitkommandobereich hatte ich ein eigenes Abteil für mich allein. Die Lagebesprechungen fanden im Konferenzwagen statt, in dem mittig ein großer Holztisch stand. Für Besprechungen im kleineren Kreis wurde gelegentlich der Führerwaggon genutzt, den ich übrigens nie betreten habe. Einmal lehnte ich lässig aus einem Fenster, als mir jemand auf die Schulter tippte. Ich wandte mich um. Es war Hitler, der vorbei wollte. In solchen Situationen wurde kein unnötiges Wort gewechselt. Man lebte ja zusammen. Gelegentlich saß er mir schräg gegenüber im Casinowagen und trank zum Essen sein Holzkirchner Bräu. Betrieben wurde der Speisewagen von der Firma Mitropa. Die Mitropa hatte allerlei erlesene kulinarische Spezialitäten zu bieten, das reinste Schlaraffenland. Hier habe ich Hitler in den 5 Jahren, die ich bei ihm war, das einzige Mal Fleisch essen sehen. Die Mitropa führte noch andere Reichtümer, etwa alles, was das Herz einer Dame höher schlagen ließ, Parfum, Strümpfe, Tücher aus Paris und solcherlei Dinge. Einmal musste ich direkt nach dem Nachtdienst mit dem Zug von Berlin nach Berchtesgaden reisen. Dabei lernte ich eine junge Dame kennen, mit der ich ins Gespräch kam. Sie lieh mir für die lange Fahrt das Buch »Gedanken nach 2 Uhr nachts« von Aribert Wäscher. Als sie ausstieg, wollte ich ihr das Werk zurückgeben, doch sie meinte, ich solle es ruhig behalten und zu Ende lesen. Ich bestand darauf, dass sie mir dann wenigstens eine Adresse nannte, wohin ich das Buch nachschicken könne. Sie kramte nach einem Stück Papier und schrieb mir Name und Adresse darauf. Ich entfaltete den Zettel erst, nachdem die Reisebekanntschaft den Zug verlassen hatte, und ärgerte mich sofort darüber. Der Name war kaum zu entziffern, die Adresse genauso wenig. Das hätte ich mir denken können, angesichts der schaukeligen Fahrt. Ursula Lüben, Rüben, Roben. Nun, ich dachte, die Kollegen vom RSD könnten auch mal was für mich machen und gab ihnen einen entsprechenden Fahndungsauftrag. Sie fanden tatsächlich heraus, um wen es sich handelte und wo die Dame wohnte. In Lübben in Brandenburg, genau dort, wo sie zugestiegen war. Ich kaufte ihr bei der Metrope ein Geschenk und schickte dazu noch ein Telegramm. Gedanken nach 2 Uhr nachts folgen. Der Mann von der Post schmunzelte beim Aufnehmen der zweideutigen Grüße. Die Reise im April 1941 ging in die Nähe von Wien in ein mehr oder weniger improvisiertes Zugführerhauptquartier, das man Frühlingssturm getauft hatte. Es befand sich an einem Tunneleingang bei Mönchkirchen. Bei Fliegeralarm verschwand der Zug im Tunnel. Das Reisen mit dem Zug war nicht gerade die schnellste Art der Fortbewegung. Um den regulären Verkehr der Reichsbahn nicht zu stören und unbemerkt vorankommen zu können, wurde die Fahrt häufig unterbrochen. Die Reichsbahn hatte Vorrang. Wir nutzten oft Nebengleise abseits des Reichsschienenverkehrs. Teilweise hatten wir sehr lange Wartezeiten auf irgendeinem Abstellgleis, auf dem Weg nach Mönchkirchen etwa bei Hof. In dem Führerhauptquartier Frühlingssturm beging Hitler am 20. April 1941 seinen 52. Geburtstag. Ich war allerdings kurz vorher schon mit dem Flugzeug nach Berlin zurückgekehrt. Erst Ende April traf auch Hitler wieder in der Reichshauptstadt ein.